Unser heutiger Hörspielabend ist Karl Valentin gewidmet. Wir bringen das Hörspiel Eine Violine für Valentin von John Rose, das 1993 vor Live-Publikum aufgenommen wurde. Damals feierte man Karl Valentins 111. Geburtstag. In diesem Jahr begehen wir seinen 121. Geburts- und seinen 55. Todestag. Der australische Komponist und Violinvirtuose John Rose hat sein Stück als eine Hommage an Karl Valentin gedacht. Wie wäre es, wenn Karl Valentin sein verflixtes Geigensolo 1936 doch hätte spielen müssen? Warum war Valentin ein Fremder in der Fremde, wo er doch fast nur in München aufgetreten ist? Natürlich beantwortet diese Performance keine Fragen. Im Gegenteil, John Rose widmet dem Wortphilosophen und Sinnzertrümmerer Valentin ein Vexierspiel, das weiteren Spekulationen Tür und Tor öffnet. Im Anschluss daran hören Sie Karl Valentin in einer Szene aus dem Film Orchesterprobe und eine Sendung von Hannelore Hippe zu seinem 55. Todestag. Eine Violine. Eine Violine für Valentin. Eine Violine für Valentin. Eine Violine. Eine Violine für Valentin. Ein Hörspiel in Konzert von John Rose. Mit Lauren Newton, Gesang und Stimme. Max Gold, Stimme und Gesang. Conny Bauer, Posaune. Uli Gumpert, Klavier. Peter Hollinger, Schlagzeug, Perkussion und Geräusche. John Rose, Geige, Sampler, Computer und Stimme. Und Live-Publikum im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks. Eine Violine für Valentin. Ist in seinem 111. Geburtsjahr die Würdigung einer weniger bekannten Seite des weltberühmten Münchner Komikers. Karl Valentin war ein begnadeter, oder besser gesagt begabter Instrumentalist, der eine ganze Reihe von Instrumenten mehr oder minder virtuos beherrschte, zum Beispiel Gitarre, Ziehharmonika, Trompete, Klarinette, Piccoloflöte, Tuba, Waldhorn, Posaune und Fagott. Auch eine Geige hatte Valentin des Öfteren in der Hand, aber es gibt ernsthafte Zweifel, ob er sie jemals gespielt hat. Belegt wird dies beispielsweise durch den 1936 gedrehten Film Das verhängnisvolle Geigensolo, in dem Valentin als Geigenvirtuose auftritt. Durch eine Verkettung unglaublicher Missgeschicke gelingt es ihm, den Beginn seiner Solodarbietung immer weiter hinauszuzögern, bis ihm schließlich die Geige vom Gerichtsvollzieher gepfändet wird. In den Filmen So ein Theater und Orchesterprobe nimmt Valentin die Geige zwar zur Hand, tut aber nur so, als ob er spielen würde, mimt also gewissermaßen zum Playback. Diese Filme und viele erhalten gebliebene Fotodokumente belegen, dass die Geige auf Karl Valentin eine unglaubliche Faszination ausübte. Ja, dass vielleicht sogar der unterdrückte Wunsch, ein zweiter Paganini zu werden, dazu geführt hat, dass aus dem Knaben Karl der Komiker Valentin wurde. Dieses Manko in der Biografie Valentins soll nun behoben werden. Eine Violine für Valentin ist ein virtuelles Vexierspiel, ein historisierendes Lügenmärchen, ein musikalisches Melodienraten, ein akustisches Panoptikum, das die komischen Mittel Karl Valentins mit modernen Medientechniken konfrontiert. Für den Autor John Rose ist dieses Hörspiel außerdem ein weiterer Baustein im Rahmen eines Gesamtkunstwerks, das er The Relative Violin nennt und mit dem er sich zum Ziel gesetzt hat, die Form und die Spieltechnik der Geige neu zu definieren und auch ihre Geschichte neu zu schreiben. In den 18 Jahren, die sich John Rose inzwischen diesem Work in Progress widmet, hat er zahlreiche neuartige Geigen selbst gebaut, hat Konzerte in der australischen Wüste und in der Kanalisation von Saarbrücken gegeben und hat zahlreiche Hörspiele geschrieben, die alle in irgendeiner Weise die Geige zum Thema hatten. Einige Titel mögen dies verdeutlichen. The Anatomy of the Violin, The Virtual Violin, Violin Music for Restaurants, Swedish for Violin Players, Paganinis Last Testimony, Beethoven in the Bath, Instrumentum Diabolicum oder auch Mozart-Industrie. Eine Violine für Valentin. stellt Karl Valentin also in eine Reihe mit Paganini, Mozart und Beethoven und vergisst auch den legendären Nagel nicht, mit dem alles anfing. Für Karl Valentin, der daran seinen Beruf hängte, und für John Rose, der eben diesen Nagel vor 7 Jahren im Münchner Valentin-Museum entdeckte und beschloss, daran ein Hörspiel aufzuhängen. An diesen Nagel hängte Karl Valentin seinen Beruf und wurde Geiger. Schnecken, frische Schinken. Winkel, kalte Wäsche, Kakerlaken, Bogenfrösche, feines Messen, Zähler, Klappen, Nasen, Wünfen, Notenschlaf und schlimmes Niesen, Nasensäge, Schlager, Musik, Trockenschläge. Klopapiere, Saromas und Lederpeitschen, jetzt im Kino, Hosenträger, Gummisäcke, Gummiknöppel an der Ecke, Kontrolleure, Selbstmordbriefe und Voyeure in der Tiefe, Teufelsgeiger, Geigerzähler, Bomben sicher, Waffenhehler. Hochgeehrte Versammlung. Es freut mich ungemein, dass Sie, wenn Sie hätten, widrigenfalls ohne direkt oder besser gesagt inwiefern, nachdem naturgemäß es ganz gleichwertig erscheint, ob so oder so, im Fall es könnte oder es ist, wie erklärlicherweise in Anbetracht oder vielmehr, warum es so gekommen sein kann oder muss. So ist kurz gesagt kein Begeister vorhanden, sodass es selbstverständlich erscheint, ohne jedoch darauf zurückzukommen, in welcher zurzeit ein oder mehrere Begeigte in unabsehbarer Weise selbst ab und zu zur Ausgeigung beitragen werden. Ohne dem es ja unmöglich erscheint, ihn bis jetzt noch nie in dieser Art wieder zu geigender Weise einigermaßen in sich selbst angrenzende Verhältnisse, wie sie, ob sie gegen Geigen oder für Geigen nutzbringend in sich selbst Geigen von vorne als gänzlich ausgeschlossen erachtet werden wird. Und dass ohnehin eine ferngehaltene Gegengeige ohne Wenn und Aber insgesamt inniger Geigen einzig einigermaßen verschwiegen ist. Gegebenenfalls ergeigt also nie wiederkehrende Emanzipationen, welche einer dringenden Geigen vermeine, wenn geigenderseits die interesselose Resignation widerspenstiger Auftritte seitens der Geigenhalluzinationen beiderlei Geschlechts sich in mehrstimmigen Kontrapunkten durch Geigenvibrationen in nichts verwandeln und eine geigenlose, hochprozentige Stimmungsmehrheit vorläufig zur Geige treten wird. Ich begeige die Versammlung und geige sie zum Schlusse geiglich willkommen und vergeige sie geigeninnigst im Geigengeist gar geiler Zugeige. Habe die Geige. Il mio cuore. die Stadt, durchquer die Menschenmenge, die nicht sieht, wie weh mir ist, wenn ich nach dir suche, wenn ich von dir träume, von dir, die ich verloren habe. Kein Gesicht, das ich sehe, gehört dir. Kein Gesang, den ich höre, ist der deine. Wo bist du, verlorene Geige? Scheiße, das wissen Sie ja schon. Der Schreiber macht die Lieder, er schreibt sie allen Moll. Der Schneider macht die Hosen, der Geiger macht sie voll. Der erste geigt ist ruhig, der zweite geigt nur Krach. Und was der vierte vormacht, das macht der dritte nach. Die Macht, die hat der Pförtner, er macht die Türe zu. Und gleich ist er verschwunden, das Publikum macht Buh. Wo ist der Buh-Sack? Und so belässig. Aus Tönen werden Takte, das Stück ist jetzt im Dur. Die Sängerin macht nicht weiter, sie muss zur Reparatur. Dem Unglück folgt das nächste, Tonleitern waren zu hoch. Doch was ein Glück, sie lebt noch, pfeift aus dem letzten Loch. Aus Dummheit macht man manches, jetzt wollen die Streicher Streik. Die Schwerkraft ist schon umgekehrt, das ist ein Fingerzeig. Musik klingt nur im Weltall gut, schon hält die Erde an. Die Ohren wirbeln rückwärts und wir sind doch Blödiane. Und der Hose. Unerg! Unerg! Leer! Leer! Leer! Unleerbar! Unleerbar! Unterhosen. Valentin, wie viel hat die Geige denn gekostet? Nun ja, ich bin da in das Geschäft hineingegangen und da war da dieser Mann hinter der, Verkaufstheke. Jawohl, genau. Jedenfalls war da dieser Mann gestanden, weil ja an dieser Stelle vom Laden immer jemand steht, außer natürlich am Sonntag, weil da natürlich das Geschäft geschlossen ist. Und wenn das Geschäft geschlossen ist, dann steht natürlich niemand hinter der Verkaufstheke, weil ja auch niemand auf die Idee kommt, am Sonntag, wenn alle Geschäfte geschlossen sind, einkaufen zu wollen. Und dieser Mann hatte jedenfalls einen Anzug mit einer rosa Krawatte an. Stellen Sie sich das einmal vor, eine rosa Krawatte und dazu auch noch einen Bowlerhut, also so einen runden, aber nicht auf dem Kopf, sondern auf der Theke, also gewissermaßen vor sich. Aber den hat er genauso gehalten, als ob er ihn gerade aufsetzen wollte. Können Sie sich das vorstellen, gerade aufsetzen? Man könnte also gewissermaßen sagen, es lag was in der Luft, nicht, dass es in dem Geschäft Geschäft gestunken hätte. Aber kennen Sie den Geruch im Inneren von so einem Geigenkasten? Genau so hat es gerochen. Irgendwie muffig und etwas modrig. So ähnlich wie so ein Kissen riecht, auf dem immer der Hund drauf liegt, wenn Sie wissen, was ich meine. Nun ja, und dann sag ich halt zu dem Verkäufer, guten Tag, sag ich, ich hätte gerne eine Geige. Fragt er mich doch glatt, welche Größe? Ja, was hat denn die Geige mit meinem Körpermaß zu tun? Ich weiß im Moment nicht, wie groß ich heute bin, sag ich zu ihm, aber Sie können ja gerne nachmessen. Nein, nicht Ihre Größe, sagt er. Ich würde gerne wissen, in welcher Größe Sie Ihre Geige haben wollen und dann natürlich auch in welcher Farbe. Wir führen Geigen in dezentem Grasgrün, gedecktem Braun, modischem Pink, edlem Purpur, echtem Blattgold, einfachem Schwarz und dann natürlich auch Weiß, wahlweise matt oder glänzend. Also wissen Sie, der hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Überhaupt nicht mehr aufgehört hat der. Mir ist schon ganz schwindelig geworden. Beinahe umgefallen wäre ich. Und gerade, dass ich noch Halt habe rufen können. Halt, habe ich gerufen. Geben Sie mir doch einfach eine ganz normale, so eine, wie man sie beim Karstadt immer sieht. Übrigens ein sehr schönes Geschäft, sehr schön. Alles in Reihe und Glied, die Geigenabteilung können Sie gar nicht verfehlen. Die ist am dritten Stock scharf, rechts gleich neben den Sanitäranlagen und Toilettenartikeln. Was übrigens sehr praktisch ist, weil man vergisst ja immer was, ob das jetzt die Zahnpasta ist oder das Toilettenpapier. Ich habe mir ja jetzt überlegt, dass ich dringend das Klo neu tapezieren muss, weil diese rosa Elefanten, die wir da die letzten Jahre drin hatten, da wird man ja ganz krank, wenn man sich aufs Örtchen setzt. Und wie ich mir neulich so Tapeten anschauen gehe, fragt mich doch der Verkäufer mit oder ohne Thermostat. Ich sag Ihnen, es gibt Sachen auf der Welt, von denen man zu Stradivaris-Zeiten nur hätte träumen können. Und der konnte immerhin lesen und schreiben. Und das können die jungen Menschen heutzutage manchmal schon fast gar nicht mehr mit diesen ganzen Computern und alles vollautomatisch oder so. Jedenfalls habe ich mir diesen Tapeten-Thermostat dann gekauft, weil es mich auf der Toilette untenrum immer so friert und weil es außerdem ein Sonderangebot war. Und so ein Sonderangebot lässt man ja nicht so schnell aus, nicht wahr? Wer arm ist, kann schlecht sparen, hat meine Oma übrigens immer gesagt. Sie hat sehr viel geredet, meine Oma, den ganzen Tag lang nur geredet. Das heißt, meistens hat sie geflucht, dass sogar die Brennnesseln rot geworden sind. Aber Geige spielen konnte sie ganz wunderbar, ganz wunderbar. Bloß den Mozart, den konnte sie gar nicht leiden. Umgebracht haben sie ihn, aber leider zu spät, hat sie immer gesagt. Sonst hätte der miserable Mozart keine so schreckliche Geigenmusik komponiert. Wie ich übrigens gerade an meine Oma denke, fragt mich der Verkäufer in diesem Geschäft schon wieder, ja, was ist jetzt mit der Geige? Und da ist mir das erst aufgefallen, dass ich ja ganz in Gedanken war. Und dann fragt er mich schon wieder, wollen Sie übrigens eine für Rechtshänder oder für Linkshänder? Ich sag's Ihnen, jedes laue Lüftchen hätte mich in diesem Moment umgeweht. Eine rechts- oder linkshändige Geige, wer denkt denn an sowas? Freilich, heutzutage gibt's ja alles. Nicht so wie bei den Kommunisten, wo sie garantiert nur Linkshändige gehabt hätten. Die sollen da drüben jetzt bloß zufrieden sein. Zur Linkshändigen haben sie jetzt auch eine rechtshändige Geige im Angebot. Und wenn sie eine kaufen, dann schmeißt man ihnen noch eine Stange dieser Test-the-West-Zigaretten hinterher. Es wird doch alles immer besser, habe ich zu dem Verkäufer gesagt. Das kommt drauf an, sagt er, ob Sie eine Geige wollen und wie viel sie kosten soll. Und sagen Sie bloß nicht, das hängt bei Ihnen vom Wetter ab. Jawohl, das hängt vom Wetter ab, sag ich. Wenn es nach Regen ausschaut, nehme ich die blaue mit den Bändern dran. Die hat nämlich genauso ausgesehen wie eine japanische. Die Geige selber natürlich nicht, aber die Bänder. Sie, gehen Sie mal in Tokio in ein Geschäft und kaufen Sie sich ein einfaches Vanilleeis. Was bekommen Sie? Kiwi, Ananas, Banane, Kokos, Amaretto, Stracciatella oder gleich alles durcheinander und dann hängen ihnen immer noch diese Bänder in den Mund. Alles wird ja heutzutage so sehr verpackt, dass man sich gar nicht wundern muss, dass es der dritten Welt so schlecht geht. Gestern im Fernsehen habe ich es erst wieder gesehen. Überhaupt wird ja das Fernsehen immer verdorbener. Jede Nacht zähle ich die nackten Busen und schreibe unserem Landesvater, damit er nicht sagen kann, er hätte es nicht gewusst, dass es mit unserer christlichen Zivilisation bergab geht. Aber ich sage Ihnen, was soll man denn nur mit so einer Geige mit Bändern machen? Man kann doch das Bänderzeug nicht einfach so mitten auf der Straße herunterreißen. Schließlich hat man ja einen Anstand. Wissen Sie, man hat ja nichts gegen Homosexuelle, Neger, Ausländer, Frauen und andere Minderheiten. Wer zu mir anständig ist, zu dem bin ich es auch, solange sie in der U-Bahn nicht immer schwarz fahren. Letzte Woche habe ich doch tatsächlich Strafe zahlen müssen, weil ich nur die Karte vom letzten Jahr dabei hatte. Ist es wirklich ein Versehen, sage ich zu dem Kontrolleur. Meinen Sie, der hätte mir das geglaubt? Der Verkäufer in dem Geigengeschäft war ja auch so unverschämt. Wo ist denn die Gebrauchsanweisung für das Instrument? Frag ich ihn. Sagt der frech, sowas hätten Sie nicht, weil kein kultivierter Mensch für eine Geige eine Gebrauchsanweisung braucht. Da wäre ich wohl doch besser zum Karstadt oder zum Kaisers oder zum Wohlwort gegangen, sage ich zu ihm. Dort weiß man, dass der normale Mensch mit einer Geige ohne Gebrauchsanweisung nichts anfangen kann. In diesem Moment setzt der Verkäufer auch noch seinen Bowlerhut auf. Ganz genau in dem Moment, wo ich ihn fragen will, was die Geige denn nun eigentlich kostet. Und wie viel hat die Geige dann gekostet? Ja, das ist eben die Frage. mit oder ohne Hut, beziehungsweise mit oder ohne Geige. Ich sag Ihnen, dieser Verkäufer wollte mir auch noch seinen Bowlerhut anbieten. Ich sehe sowas nämlich an den Augen. Wenn mich einer so scharf anschaut wie der, dann weiß ich im selben Moment genau, was er denkt. Das hat jetzt weniger mit Gedankenlesen zu tun, das ist eher ein Blickelesen. Mein Nachbar sagt ja immer, ich hätte den sechsten Sinn. Aber meine Frau sagt, das wäre ein Unsinn. Thank you. super. Sie hören jetzt einen historischen Text, geschrieben von Liesel Karlstadt. Der Sammelpunkt für Gegenstände im Bereich der Deutschen Reichsbahn, gefunden auf der Strecke München-Berlin, für deren Besitzstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verantwortliche Person festzustellen ist? Ja. Nein. Dies hier ist die Abteilung für die Registrierung verschwundener Personen und Gegenstände, welche zwischen den Knotenpunkten 354 und 196 während einer Reise mit der Deutschen Reichsbahn verschwunden sind. Stellen Sie sich vor, ein Geiger hat einen Auftritt in München und an diesem besonderen Morgen wartet er in irgendeinem Bahnhof, es könnte übrigens jeder Bahnhof sein, auf die Ankunft des Zuges. Der Auftritt könnte übrigens auch in jeder anderen Stadt stattfinden, aber weil es ein jeder kennt, auch Sie kennen es, nehmen wir also München. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Zug zu spät kommt. Und das bedeutet, dass er in der Gegenwart noch nicht angekommen ist. Jedenfalls nicht im gegenwärtigen Bewusstsein des Geigers, der deswegen natürlich zunehmend nervös wird. Weil der Zug aber noch nicht angekommen ist, hat er auch einen Zustand noch nicht erreicht, den die Wissenschaft den Zustand der Entropie nennt. Entropisch kann der Zug nämlich erst in einem weitaus fortgeschrittenen Zustand der linearen Zeit werden. Käme er übrigens zu früh, könnte das unter gewissen Umständen katastrophale Folgen haben. Er könnte zum Beispiel auseinanderbrechen und seine einzelnen Teile könnten sich über den ganzen Bahnhof verteilen, jedenfalls dann, wenn das Universum tatsächlich aus einem einzigen, unendlichen Raum besteht oder, um es noch etwas anders auszudrücken, wenn es chaotischen Grenzbedingungen unterworfen ist. Falls der Zug übrigens niemals ankommt, dann erreicht er einen Zustand des Gleichgewichts. Und zwar bevor die Bundesbahn oder in der Tat das gesamte Universum damit beginnen, sich entweder ins Chaos oder in die Weite des unendlichen Raums auszudehnen. Nebenbei bemerkt er schon, dass dieser positive Ansatz grundsätzlicher Problemlösungen natürlich das eine oder andere Glaubenssystem erspart ihnen aber gleichzeitig die Sorgen darüber, ob ihr Zug denn wohl ein voll ausgerüstetes Bordrestaurant mitführt oder ob sie in Naumburg vielleicht umsteigen müssen. Das alles erinnert natürlich etwas an die Berechnung gewisser Zugfahrpläne. Wobei es bei diesen theoretischen Berechnungen übrigens völlig egal ist, ob sie von einem Computer oder von einer Herde Affen durchgeführt werden. Das Resultat ist jeweils dasselbe. Durch irgendeinen Zufall werden die Zugfahrpläne nämlich tatsächlich stimmen, aber jeweils nur für eine Person. Oder für einen ganz besonderen Tag. Unser Geiger, der nach München reisen will, hat natürlich diesen Tag gerade nicht erwischt. Deswegen kommt sein Zug auch zu spät. Wenn wir uns nun auf die Bundesbahn verlassen könnten... Vor allem darauf, dass sie tatsächlich alles in diesem ursprünglichen Zustande belässt, dann stünden unsere Chancen nicht schlecht, das Wissen um die vollständige Historie aller Zugfahrpläne in aller Welt zu erlangen. Oder wir würden wenigstens alles über die Geschichte des Universums wissen. Wie uns ja allen bekannt ist, verhindert das zweite Gesetz der Thermodynamik ein rückwärtiges Verschwinden des Zugsystems in eine Zeit vor seiner Erfindung. In der es bekanntlich nicht existiert hätte. Auf dieselbe Weise kann auch das Paradox seiner vielleicht nie erfolgenden Ankunft nicht verschwinden. Selbst dann nicht, wenn der Zug irgendwann einmal doch bei unserem Geiger ankommen würde, zum Beispiel auf dem Berliner Bahnhof Zoo. In diesem Fall würde die Krümmung der Raumzeit zu folgendem Ergebnis führen. Jemand, der auf dem Münchner Hauptbahnhof auf unseren Geiger wartet, würde beobachten, wie der Zug vom Bahnsteig abfährt, den Bahnhof aber an sich nie ganz verlässt. Jemand, der dem Geiger in Berlin auf Wiedersehen sagen will, würde beobachten, wie der Zug den Bahnhof zwar verlässt, der Geiger ihn aber immer um Haaresbreite verfehlt. Der Geiger selbst wird sowohl verzweifelt als auch erstaunt sein, sobald er bemerkt, dass sein Zug den Münchner Hauptbahnhof niemals erreicht. Der Zug bleibt von allen Beobachtungspunkten aus immer unerreicht war und ist in diesem Sinn ein Sinnbild für die ungewissen Räume zwischen den vielen verschiedenen Fahrplänen unserer linearen Wahrscheinlichkeiten. Wollen wir hoffen, dass sich die Bundesbahn der schweren Bürde der Verantwortung bewusst ist, die damit auf ihren Schultern lastet. Jawohl! Sowohl die Zukunft der Philosophie als auch die Zukunft der Geigenmusik stehen hier auf dem Spiel. Wo hast du nur die schönen blauen Augen her? So treu, so lieb. ganz schlecht, den der heiraten möchte, schickt es niemals die Richtige hin. Max, der fand keine Frau, keine war je genau, wie sein Traum von den ultrascharfen Frauen. Und so fragt sich Max dann im Bett, woran es wohl lag. Warum bin ich hinter schönen blauen Augen her? Ich glaube, fast dahinter steckt erheblich mehr. Das muss Verdrängung sein. Leider ist wohl diese blaue Pracht nur für einen echten Don Juan gemacht. Die blauen Augen, die ich meine, gibt es nimmer mehr. Ich gesteh's mir ein. Statt der blauen Augen muss was anderes her. Sie wollen vergessen sein. Plötzlich hört Max Musik, unglaublich sanft und süß. Max meint fast, er wäre im Paradies. Schaut zum Fenster hinaus und sieht im Nebenhaus eine blauäugige Geigerin. Gleich am nächsten Morgen sodann klopft er bei ihr an. Wo kriege ich nur diese tolle Geige her? So süß im Klang, so rein. Ich glaube fast, das ist schon keine Geige mehr. Das muss ein Wunder sein. Wetten möchte ich diese Geige pracht. Die ist bis zum Leben Gott gemacht. Es gibt ja nichts, was schöner als eine Geige wär. Ich gestehe es ein. Im Leben möchte ich nichts als diese Geige hier. Das soll mein Himmel sein. Letzte Szene. Warten auf dem Tod. Eine einsame Figur auf der Bühne. Die Heizung ist abgestellt, die Tür ist abgeschlossen. Monolog. Ja, als Kind war ich schon so etwas wie ein Sadist. Wenn ich die anderen Kinder nicht zum Lachen gebracht habe, dann habe ich sie eben zum Weinen gebracht. Und viel später habe ich auch einmal den Hitler getroffen. Ich habe nicht viel gesagt. Es gab auch nicht viel zu sagen. Später habe ich gehört, dass er sich nicht hat erklären können, warum ich so berühmt bin. Für einen Humoristen, hat er gesagt, mache ich nicht genug Späße. Als wir uns das zweite Mal getroffen haben, habe ich ihm angeboten, meine Instrumentensammlung zu kaufen. Ich habe von allem genug, habe ich gesagt. Er hat aber nicht verstanden, was ich gemeint habe und hat mir 30.000 Mark angeboten. Ich habe gesagt, ich will 100.000. Wir sind uns nicht einig geworden. Es war schon gefährlich, das stimmt, weil ich nie in der Partei war. Ich habe auch nie Propaganda gemacht und trotzdem immer überlebt. Meine Stücke waren nichts als Unterhaltung. Das heißt, eigentlich waren es Unterhaltungen, weil mir schon immer aufgefallen ist, dass die Leute viel miteinander reden, aber wenig verstehen. Jetzt, nach diesem fürchterlichen Krieg, stelle ich mir immer öfter eine Welt ohne Menschen vor. Das heißt aber nicht, dass diese Welt unbelebt wäre. Im Gegenteil, es gibt ja noch andere Kreaturen, zum Beispiel den Bobsi, meinen Hund. Der mag mich. Wenigstens der. Es ist schon komisch, wenn man immer noch lebt, aber schon längst vergessen ist. In meiner Heimatstadt komme ich mir vor wie ein Geist. Alles, was ich noch mache, ist Briefe schreiben und um Arbeit bitten. Heute zum Beispiel habe ich an das Bayerische Kultusministerium geschrieben, weil ich einen neuen Film machen möchte. An den österreichischen Rundfunk habe ich geschrieben wegen eines Engagements. An den Bayerischen Rundfunk habe ich gleich zweimal geschrieben. Einmal wegen Arbeit und einmal, dass sie doch meine Schallplatten spielen sollen. damit ich wenigstens an den Tantiemen ein bisschen was verdiene. Wahrscheinlich muss ich aber doch bald meine Geigensammlung verkaufen. Tja, so ist das. Übrigens, haben Sie alles verstanden, was ich heute gesagt habe? Dann haben Sie nichts verstanden. Und nun, wie angekündigt, Karl Valentin als Musiker in dem Film Orchesterprobe aus dem Jahre 1933. Heute ist der Kapellmeister noch gar nicht da. Ich glaube, der kommt später. Oder vielleicht hat er sich heute nur verspätet, der alte Aff. Ja, das stimmt. Ein alter Aff. Das ist er auch. 6 Jahre kenne ich den jetzt schon. Und seit 6 Jahren ist der schon narrisch. Ja, das klang nicht. 60, 65 eher. Ich sag, er ist ein 65. Was schaust du? Wie?

Und hauen Sie mir ja nicht zu früh hinein. Am Anfang haben Sie 8-Takt-Pause. Acht Tag? 8-Takt, habe ich gesagt. Takt? Er möchte ja 8-Takt-Pause machen. Ja, das wäre er aber allein nicht machen können, das ganze Geschirr da. Nur keine Ausreden, das kann man alles machen, wenn man den guten Willen hat dazu. Sie, hat Ihnen der Maxl das erzählt von dem Zufall, wo wir erlebt haben? Wir haben einen großartigen Zufall erlebt. Wir sind gestern in der Bahnhofstraße gegangen, Mittag um 1 Uhr. Und da sprechen wir gerade irgendwas von einem Radfahrer. Im selben Moment kommt einer auf der Straße dahergefahren. Zufall. Ja. Zufall. Was? Kismet. Was Zufall? Ich sag, früher haben wir immer gesagt, wenn man einen Teufel nimmt, kommt er kriegt. Da war es genauso mit dem Radfahrer. Ja, aber was war mit dem Radfahrer, was? Wir reden von einem Radfahrer und ein Radfahrer kommt. Ja, aber was hat denn der getan, der Radfahrer? Hat er was gesagt zu euch? Ich sag ja nur vom Zufall, ne? Nein, aber was hat er denn gemacht, der Radfahrer? Nichts weitergefahren ist er wieder. Dann ist es doch kein Zufall. Das ist schon ein Zufall. Wo ist denn dieser Zufall, wenn in einer solch verkehrsreichen Straße ein Radfahrer daherkommt? Da kommen doch im Tag ein paar tausend Radfahrer daher. Ja, tausend? Einer ist gekommen. Naja, auf Da wäre es doch kein Zufall, wenn wir von einem reden und kommen tausend daher. Nicht einmal zwei, wenn kommen, ist ein Zufall. Außerdem, wir reden von zwei. Auf einmal kommen es freilich nicht daher, die tausend Radfahrer. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber so nach und nach, alle Meter, alle Sekunde, jeden Moment kommt doch wieder ein anderer Radfahrer. Ja, schon, aber nicht, wie man davon redet. Das war doch der Zufall. Das ist kein Zufall. Der wäre doch so auch dahergekommen, der Radfahrer, wenn sie auch nie gesprochen hätten davon. Das weiß ich nicht. Schon ein Zufall. Ja, das ist kein Sie Zufall. Sie haben eigene Weltanschauungen. Ja. Da hätten Sie von ganz was anderem reden müssen, wenn das ein Zufall sein soll. Von was Seltenerem, von was Interessanterem. Ja, wenn Sie statt von dem Radfahrer von einem Ding, von einem Flieger gesprochen hätten. Das von was? Von einem Flieger, sage ich. Von einem Flieger haben wir kein Wort gesprochen. Ja, das weiß ich doch. Keine Silbe haben wir von einem Flieger. Das weiß ich ja. Das wissen Sie nicht, weil Sie nicht dabei waren. Aber erzählt haben Sie es doch jetzt. Haben wir was von einem Flieger gesprochen? Das weiß ich. Ich meine, wenn Sie von einem Flieger gesprochen hätten und sagen wir im selben Moment, wäre da oben einer dahergekommen. Aufgeschaut haben wir gar nicht. Wir sind bloß so auf der Straße dahin. Sie verstehen. Sie mich nicht. Ich will nur so begriffsstützig sein. Sie sind begriffsstützig. Ich meine, genauso gut, wie Sie von dem saudummen Radfahrer gesprochen haben, genauso gut hätten Sie doch auch von einem Flieger sprechen können. Wieso? Was, wieso? Da haben Sie gar nichts zu sagen. Wie kann ich von einem Flieger reden, wenn ich von einem Radfahrer rede? Erklären Sie mir das. Ja, haben Sie noch nie, solange Sie leben, von einem Flieger gesprochen? Schon oft, aber da haben wir von einem Radfahrer geredet. Ach, reden Sie von was Sie wollen. Erzählen Sie mir auch. Da brauchen wir nicht mehr aufregen. Dummer auch, und morgen gehen wir wieder spazieren und morgen reden wir von einem Flieger. Meinetwegen reden Sie morgen vom Teufel, wenn ich spazieren gehe. Nein, von einem Flieger reden wir ja, morgen. Nur von einem Flieger. Ja, nur von einem Flieger. Von einem Schluss Flieger. Jetzt mit dem Thema. Nur von einem Flieger. Ja. Aber weh dem, wenn dann ein Radfahrer kommt. Das ist ein unverschämter Kerl. Hey! Das war die Orchesterprobe mit Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Und nun präsentiert Hannelore Hippe weitere Szenen und Sprachklaunerien von und mit Karl Valentin. Man sollte sich aufs Komische verlegen, der Witz Valentin. Ich weiß nicht mehr genau, war's gestern oder war's im vierten Stock oben? Eine klassisch valentinsche Erinnerungsformel, die der Münchner Komiker gern auf seine eigene Herkunft und Geburt anwandte. Auf der falschen Seite der Isar in München im Stadtteil Au am 4. Juni 1882 geboren, als viertes Kind der aus Sachsen und Hessen stammenden Familie Fey, wurde das schwächliche Kind auf den Namen Valentin Ludwig getauft. Und zwar evangelisch, mit der preußischen Religion behaftet und das im stockkatholischen München. Das falsche Isarufer, weil der Stadtteil Au, in dem Karl Valentin als einzig überlebendes Kind des Spediteurs Fey behütet im Handwerkermilieu aufwuchs, in der Stadt einen üblen Ruf genoss. Hier wurden Meinungsverschiedenheiten nicht mit Worten wie im genau gegenüberliegenden Künstlerstadtteil Schwabing ausgetragen, sondern mit der rohen Faust oder gar mit Knüppeln. Auer waren, so hieß es, brutal und das Kind Valentin, der sich später Karl Valentin nannte, nicht wie Wall, sondern wie Fall, entwickelte früh ausgesprochen sadistische Züge im Umgang mit Spielkameraden. Die, so wird von Kollegen immer wieder berichtet, verstärkten sich im Laufe der Jahre und wurden zu bitterem, misanthropischem Egomanentum. In seiner autobiografischen Skizze »Wie ich Volkssänger wurde« erzählt Valentin über seine Kindheit. »Mit 4 Jahren absolvierte ich den Kindergarten, mit 6 steckte man mich widerspenstig in die Volksschule. Meine Schulzeit war für mich eine 7-jährige Zuchthausstrafe, so gern ging ich zur Schule. Hierauf kam ich in die Lehre, in die Möbelschreinerei und hobelte, sägte, leimte, nagelte, bis ich Geselle wurde. Nachdem ich bei anderen Münchner Schreinermeistern Gastspiele gegeben habe, entwendete ich beim letzten Meister einen Nagel, schlug ihn in die Wand und hing an demselben das goldene Handwerk der Schreiner für immer auf. Danach tritt Valentin in München bei Betriebs- und Weihnachtsfesten als Sänger und Musiker auf. Er spielt zahlreiche Instrumente, baut einen Musikautomaten, mit dem er, als die Mutter nach dem Tod des Vaters zurück in ihre Heimat zieht, durch Sachsen und Preußen tingelt. Das lebende Orchestrion bedient er als Charles Fey, der Musikalfantast. Zurück in München nennt er sich fortan Komiker und hat 1908 endlich seinen ersten größeren Erfolg, in dem Moment, als er beginnt, sich und sein merkwürdiges Äußeres selbst zu verspotten. Ich bin ein armer, magerer Mann, ein Skelett-Gigerl. Sein erster Erfolg ist das Aquarium, eine Aufnahme aus dem Jahre 1928. Das Aquarium. Sehen Sie, seit so und so viel Jahr wohne ich jetzt in der Sendlinger Straße. Also nicht in der Sendlinger Straße, sondern schon in der Straße, also ich meine nicht. Also in die Häuser, die wo heute in der Straße sind, weil in der Straße selber kennt man ja nicht wohnen, nicht, weil immer die Trambahn durchfährt. Ich wohne im ersten Stock, weil in dem Haus, wo wir da wohnen, ist ein erster Stock. Der ist unterm zweiten Stock und oberm Parterre so zwischendrin. Und da geht bei uns in den ersten Stock eine Stiegen auf. Die geht schon wieder runter auch, aber zuerst geht's auf. Wenn man es eigentlich richtig nimmt, geht ja nicht die Stiegen auf, sondern wir gehen auf Stiegen auf. Man sagt ihm so. Und da haben wir in den Zimmer drin haben wir ein Aquarium, ein richtiges Aquarium. Unser Aquarium ist aus Glas, aus durchsichtigem Glas, ne, weil es ein Milchglas auch gibt. Und so 4 Wände Glas, aus so 4 Glaswände, nicht, und der Boden. Die Hauptsache ist ja der Boden vom Aquarium. Der muss unbedingt da sein. Den, sagen wir zum Beispiel, wir hätten bloß die 4 Wände und der Boden wäre nicht da. Und man schiedet oben ein Wasser rein, nicht, probeweise nicht. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus, da dürfen Sie 10 Jahre Wasser, 10, 30, 50 Jahre Wasser entschieden. Wenn kein Boden war, das läuft es unten aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Und auch schon, das sind auch so Wände da, wie beim Aquarium, nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus Rauch. Was wir haben in unserem Aquarium, haben wir Goldfisch drin. In dem Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal probeweise, nur aus Viecherei mal, ne, haben wir die Goldfische ins Vogelhaus getan und einen Kanarienvogel ins Aquarium. Da sind die, uns die Goldfische immer über die Stange runtergefallen, natürlich, weil sie keinen Halt drin haben, weil sie es nicht gewohnt sind. Und der Kanarienvogel ist uns im Aquarium untersoffen. Dann haben wir es wieder beim Alten lassen. Dann haben wir den Vogel wieder ins Vogelhaus getan und den Goldfisch wieder ins Aquarium. Wo es hinkehren, ne? Seit der Zeit schwimmen die Goldfische wieder im Aquarium drin umher. Einmal so rüber, dann so rüber, dann hinauf, dann nur. Die schwimmen fast jeden Tag anders. Das kann man nicht so genau berechnen. Nun ist uns neulich ein Goldfisch rausgefallen aus dem Aquarium. Von innen heraus zu raus, ne? Dann ist am Boden runtergefallen, weil wir in dem Aquarium, in dem Zimmer, wo das Aquarium steht, da haben wir einen Fußboden. Und da ist er natürlich dort gelegen, aber erst wie das Fallen aufgehört hat. Jetzt hat aber der Fisch am Boden kein Wasser gehabt. Nicht, weil wir so, außer im Aquarium, haben wir weiter kein Wasser im Zimmer. Und der Fisch ist aber das Wasser gewohnt schon vom Aquarium her, nicht, weil der Mensch drin ist. Dann hat ihm meine Hausfrau gesagt, wir werden sehen, der Fisch, der wird uns wahrscheinlich am Boden kaputt, da ist gescheiter. Die bringen ihn um, kaufen seinen Revolver und schießen ihn nieder, nicht, dass er nicht so lange leiden braucht. Ja, sage ich, mit dem Revolver, Schlüssel triefen nicht recht oder so und so. Wissen Sie was, ich nehme den Fisch, nicht, hab den Fisch genommen, haben ihn in Isar geworfen und haben ertränkt. Musikinstrumente und Musikclownerien, wie er viele seiner Auftritte nennt, sind fester Bestandteil seiner Programme. Doch der Musikautomat hat nun endgültig ausgedient. Die Erfolge werden bald größer und die Gemeinde seiner Bewunderer wächst. In München. Bald wird auch die Schwabinger Bohème auf den knorrigen Sprach- und Musikkünstler aufmerksam. Doch als alter Auer hegt Valentin Misstrauen gegen die Künstlerszene und bleibt zunächst ein seltener Gast im Simpel und anderen Künstlerkneipen. Misstrauen anderen gegenüber, besonders gegenüber anderen Kollegen, ist eine von Valentins ausgeprägten Charaktereigenschaften, die den Umgang mit ihm erschweren. Überall wittert er schon in seinen Anfängen Verrat, Diebstahl und Plagiat. Er pflegt wenig Kontakte. Dabei ist sein Programm und seine Vortragsweise bei aller Volkstümlichkeit einmalig und mehr als originell. Valentin arbeitet gegen den herkömmlichen dramaturgischen Aufbau von komischen Nummern. Oft fehlt ein Höhepunkt, meist sogar ein anständiger Schluss mit Pointe. Er beherrscht sein Publikum allein durch seine starke Bühnenpräsenz und den gegen den Strich gebügelten Humor, der die Grenzen zwischen Absurdität, Wortspiel und herkömmlicher komischer Nummer verwischt. Gestatten Sie, dass ich Ihnen eine Ballade, die Uhr von Löwe, zum Vortrag bringe. Die Uhr von Löwe. Ich setze voraus, dass ich mich dabei selbst begleite mit der Gitarre. Die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe. Verzeihung. Ich schicke voraus, dass dieser Löwe kein Uhrmacher war, sondern Komponist. Das werden Sie sowieso wissen. Die Uhr von Löwe. Mit Gitarrbegleitung. Gitarre ist eigentlich zu schwach für diese Ballade, aber ich spiele sehr gut. Ich spiele schon seit meiner Jugend dieses Instrument. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir mein Vater das Gitarrespielen lernen hat lassen. Da hat er mir bei einem Tändler, bei einem Trödler, eine ganz alte, billige Gitarre gekauft. Um 2 Mark. Auf dieser Gitarre war keine einzige Saite mehr drauf. Also nicht einmal eine. Aber mein Vater hat gesagt, zum Lernen, da ist sie gut genug. Also die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie vieles geht. Sehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit fühlt er sich wieder bedeutend jünger. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater. Also zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich hab auch einmal mit einem Uhrmacher einen Streit gehabt wegen einer Taschenuhr. Ich habe die Uhr bei ihm gekauft. Und zu Hause angekommen habe ich bemerkt, dass auf dieser modernen Taschenuhr gar kein Zifferblatt war, auch keine Zeiger. Vor lauter Wut habe ich die Uhr an die Wand hingeschmissen. Die Uhr ist dadurch in lauter Scherben zerbrochen und unter diesen Scherben lag ein Zifferblatt und Zeiger. Also muss doch ein Zifferblatt dabei gewesen sein bei dieser Uhr. Sofort bin ich wieder zu dem Uhrmacher hingegangen und habe ihm den ganzen Vorfall erzählt. Ja, sagt er zu mir, Sie hätten doch nur den Sprungdeckel aufschnappen lassen brauchen. Dann hätten Sie doch das Zifferblatt sehen müssen. Das sagen Sie mir jetzt, weil die Uhr kaputt ist. Jetzt ist es zu spät. Naja, das gehört nicht hierher. Also die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viel es geschlagen habe, genau sehe ich an ihr. Es war ein gemeiner Kerl, dieser Uhrmacher, weil er mir das nicht gleich gesagt hat von dem Sprungdeckel. Dann habe ich mir bei ihm statt der Taschenuhr eine altmodische Wanduhr gekauft mit Bleigewichte und langen Messingketten. Haben mir mit einem Hammer einen kleinen Nagel in die Brust geschlagen und die Uhr hingehängt. Aber es war entsetzlich. Unterm Gehen sind mir immer die beiden Gewichte zwischen die Fies gekommen und der Nagel hat mir wehgetan. Die Uhr von Löwe. Leider kann ich Ihnen die Ballade nicht mehr ganz vorsingen, weil auf der Schallplatte dafür kein Platz mehr vorhanden ist. Schade, eine Schallplatte müsste eigentlich 1 Meter Durchmesser haben. Entschuldigen Sie also vielleicht vielmals den plötzlichen Schluss. Valentin liebt Requisiten, die er sein Leben lang sammelt und mit denen er auf der Bühne als Tücke des Objekts kämpft. Doch was ihm fehlt und seinen ausgefeilten, dennoch improvisiert erscheinenden Sketchen eine tiefere Dimension verleihen und eine unbegrenztere Komik erlauben würde, ist der Gesprächspartner, das Gegenüber, der Stichwortgeber. Im Apollo-Theater in München wartet eines Tages eine Kess auf Soubrette getrimmte Nachwuchskünstlerin auf ihren Auftritt. Es ist die Bäckerstochter italienischer Herkunft Elisabeth Velano aus Schwabing. Valentin redet ihr die Kesse Soubrette aus, die die eher bodenständige Elisabeth meint, darstellen zu müssen, und überzeugt sie, fortan an seiner Seite aufzutreten, als Liesel Karlstadt. Guten Tag, Herr Apotheker. Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen? Ja, das ist schwer zu sagen. Aha. Gewiss ein lateinisches Wort, was? Ja, das habe ich vergessen. Naja, da kommen wir schon drauf. Haben Sie kein Rezept? Nein, leider nicht. Was fehlt Ihnen denn eigentlich? Ja, das Rezept. Nein, ich meine, sind Sie krank? Wie kommen Sie auf die Idee? Schaue ich krank aus? Ich meine, gehört die Medizin für Sie oder für eine andere Person? Nein, für mein Kind. Ach so, für Ihr Kind. Ja. Also, das Kind ist krank. Ja. Und was fehlt dem Kind? Dem Kind fehlt die Mutter. Ach, das Kind hat keine Mutter. Schon, aber nicht die richtige Mutter. Ach so, das Kind hat eine Stiefmutter, meinen Sie? Ja, leider. Die Mutter ist nur stief statt richtig. Und deshalb muss sich das Kind erkältet haben. Ja, sagen Sie mal, hustet das Kind? Nein, es schreit nur. Na ja, vielleicht hat es Schmerzen. Möglich, aber es ist schwer, das Kind sagt nicht, wo es ihm wehtut. Die Stiefmutter und ich, wir geben uns die größte Mühe. Heute habe ich zu dem Kind gesagt, wenn du schön sagst, wo es dir wehtut, kriegst du später mal von mir ein schönes Motorrad. Aha, ja. Na und? Und? Und das Kind sagt nichts, es ist verstockt. Ja, sagen Sie, wie alt ist denn das Kind? Das Kind ist schon 6 Monate alt. Na ja, mit 6 Monaten kann doch ein Kind noch nicht sprechen. Das nicht, aber deuten könnte es doch, wo es die Schmerzen hat. Wenn es schon mal schreien kann, dann kann es doch auch deuten, damit man weiß, wo der Krankheitsherd steckt. Ja, sagen Sie mal, hat es vielleicht die Finger immer im Mund stecken? Ja, stimmt, das ist eine Gewohnheit. Sehen Sie, ach Gewohnheit, dann kriegt es eben die ersten Zähne. Ah, von wem? Naja, von der Natur. Von der Natur? Ja, das kann schon sein. Ja, aber da braucht es doch dann nicht schreien. Denn wenn man was kriegt, da schreit man doch nicht. Da freut man sich doch. Nein, das Kind ist krank. Also, Frau hat gesagt, geh in die Apotheke und hol. Und wie, das kann ich mir nicht merken, das Wort. Hol, das ist so, was denn? Das ist einen Kamillentee, wie Sie gesagt haben. Nein. Zum Trinken gehört's nicht. Das ist, Ja, vielleicht hat's Würmer, das Kind. Nein, nein, auf keinen Fall. Das hätten wir ja sehen. Ich mein innen. Innen, das kann... Wir haben noch nicht hingeschaut. Ja, mein lieber Herr, das ist eine schwierige Sache für einen Apotheker. Ja, wenn er absolut nicht erfährt, was der Kunde will. Meine Frau hat gesagt, wenn ich den Namen nicht mehr weiß, na also, dann soll ich einen schönen Gruß vom Kind ausrichten, das heißt von der Frau vielmehr, ja. Und das Kind kann nicht schlafen, weil es immer so unruhig ist. Ach, unruhig, ja, ist das? Unruhig. Na ja, dann nehmen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Ach so. Am besten vielleicht Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon. Was sagen Sie? Ich meine, Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon. Wie heißt das? Ja, ich sag's Ihnen doch schon zweimal. Ein Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon. Ja, das ist... Ja, das, so heißt... So einfach. Und man kann sich's doch nicht merken. Verbürgt ist, dass das Isopropyl-Medikament von Liesel Karlstadt erdacht war. Meist bleibt die Frau an Valentins Seite jedoch Stichwortgeberin und Anhängsel. Seit 1913 treten sie regelmäßig zusammen auf. Und als sie später einmal von einer jüngeren Kollegin verdrängt werden soll, fährt die Karlstadt schweres Geschütz auf, um bei ihm zu bleiben. Auch ihr Name hat sich Valentin ausgedacht, als Hommage an den von ihm verehrten Gesangshumoristen Karl Maxstadt. Obwohl Valentins Verhalten seiner treuen Partnerin gegenüber zu einem Nervenzusammenbruch und längerem Aufenthalt in der Psychiatrie führen wird, obwohl er durch seine Sammelobsession ihr gesamtes Erspartes und ihre Altersvorsorge durchbringen wird und obwohl er, nachdem sie seine Geliebte geworden ist, seine langjährige Gefährtin und Mutter seiner zwei Töchter heiratet, bleibt die Karlstadt ihm ihr Leben lang treu. Zwei halbherzige Versuche, ohne ihn auf der Bühne oder im Film aufzutreten, bleiben ohne Folgen für die Partnerschaft. Die Sprachclownerien Karl Valentins sind der erste wirkliche Versuch, auf einer deutschen Bühne gegen die Grenzen von Sprache anzurennen und den tieferen Sinn von Worten und Redewendungen in Frage zu stellen. Valentin wird oft als Sprachdadaist bezeichnet, als Anhänger Kurt Schwitters. Tatsächlich fand man in seinem Nachlass ein Buch Schwitters. Doch sind Valentins Sprachkämpfe eher ein Austarieren herkömmlicher Denk- und Redeweisen als ein absurdes künstlerisches Zerstückeln von Sprache und Lauten. Valentins Humor und Sprachwitz werden in den 20er Jahren schnell über die Grenzen Münchens bekannt. Doch Valentin hasst es zu reisen. Warum soll man in dieser rasenden Welt auch noch selbst herumrasen? Valentin ist Hypochonder und führt eine Liste von Ärzten, die er konsultiert. 88 sind es bis in die 30er Jahre. Reisen und örtliche Veränderungen eröffnen für ihn unerdenkliche Möglichkeiten einer Ansteckung. Von Unfällen und Feuersbrünsten, von denen er sich immer verfolgt sieht, ganz zu schweigen. Lange lehnt er es ab, außerhalb seiner Heimatstadt aufzutreten. Doch schließlich willigt er sogar ein, ins Ausland zu gehen. Wahrscheinlich hat ihn Liesel Karlstadt dazu überredet. 1922 tritt er erst in Zürich, zwei Jahre später in Berlin auf. Peter Panther mit bürgerlichem Namen Kurt Tucholsky schreibt am 9. Oktober in der Weltbühne: Ich kam zu spät ins Theater. Der Saal war bereits warm und voller Lachen. Es mochte gerade begonnen haben, aber die Leute waren animiert und vergnügt wie sonst erst nach einem guten zweiten Akt. Am Podium der Bühne, mitten in der Vorstadtkapelle, saß ein Mann mit einer aufgeklebten Perücke. Er sah aus, wie man sich einen Provinzkomiker vorstellt. Ich blickte angestrengt in die Szene und wusste beim besten Willen nicht, was es da zu lachen gäbe. Aber die Leute lachten wieder und der Mann hatte doch gar nichts gesagt. Und plötzlich schweifte mein Auge ab. Vorne in der ersten Reihe saß noch einer, den hatte ich bisher nicht bemerkt. Und das war er. Tucholsky ist Valentin und seiner Komik, wie viele Berliner in diesem Jahr, sofort verfallen. Die Berliner feiern ihn und die Karlstadt. Das Gastspiel ist über Wochen täglich ausverkauft. Linksdenker nennt Tucholsky Valentin fortan. Und der berühmte Kritiker Alfred Kerr schreibt: Alle lachen, manche schreien. Woraus besteht Valentin? Aus drei Dingen. Aus Körperspaß, aus geistigem Spaß und aus gewollter Geistlosigkeit. Der geistige Spaß ist in der Antwort eine sozusagen bayerische Talmudik, ein Wortzerklauben. Und der Körperspaß, körperlich ein Eccentric- oder Musical-Clown, wie aus dem Londoner Hippodrom. Spielt fünf Instrumente, nur steht er nicht mit dem Fuß auf Stuhllehnen wie ein Angelsachs, höchstens, dass er gespaßig die Beine ringt. Auch die Äuglein ringt er. Die Berliner Kritik überschlägt sich. 25 Mal tritt er in der Hauptstadt auf und man will ihn am liebsten ganz da behalten. Der Kritiker Alfred Polger: Seine Verlegenheit ist ein Stück Urverlegenheit der Kreatur gegenüber, dass sie da ist. Seine Dummpfiffigkeit gibt er aus wie Zinsen eines Kapitals an Mutterwitz, mit dem er möglichst spazieren will. Er hat den Galgenhumor eines zum schlimmen Leben Verurteilten, die Bosheit seiner Ohnmacht und das Glücksgefühl, frech und rebellisch denken zu dürfen. Unantastbarer Besitz derer, die gar nichts haben, liegt als obstinater, lichter Schimmer auf seinem Hungerleidergesicht. Es ist eines der Phänomene der Kunst Karl Valentins, dass er die Besucher Münchner Gasthöfe wie die Berliner Kulturprofis gleichermaßen faszinieren kann. Er hat das erreicht, was viele Künstler anstreben: wahre Volkstümlichkeit, ohne diese Eigenschaft bewusst bedienen zu wollen. Ein anderer großer Anhänger seiner Kunst lernt Valentin in München kennen und hört auch später, als er längst in Berlin als Bayer für das Theater arbeitet, nicht auf, von Valentin zu schwärmen: Bertolt Brecht. Beide stehen 1922 gemeinsam auf der Bühne der Münchner Kammerspiele. Dort gibt es einen Tag nach der Uraufführung von Trommeln in der Nacht die Rote Zibebe, eine Parodie. Valentin spielt darin einen taubstummen Confrancier, die Karlstadt gibt die Lorelei und Brecht den Klampfenbene. Brecht, der Valentin mit dem großen Charlie Chaplin vergleicht, schreibt über ihn: Wenn Karl Valentin in irgendeinem lärmenden Bierrestaurant todernst zwischen die zweifelhaften Geräusche der Bierdeckel, Sängerinnen, Stuhlbeine trat, hatte man sofort das scharfe Gefühl, dass dieser Mensch keine Witze machen würde. Er ist selbst ein Witz. Karl Valentin war mit seiner Mutter im Theater. Er wird es Ihnen selbst erzählen. Ich weiß nicht mehr genau, war das gestern oder war es vor 3 Wochen. Da bin ich mit meiner Mutter ins Theater gegangen. Zu einer Vorstellung haben wir uns 2 Billetten gekauft. Kaum sind wir drin gesessen, war der Vorhang immer noch zu. Wir haben uns aber gedacht, wir warten jetzt so lange, bis der Anfang beginnt. Wir sitzen ungefähr 10 Minuten drin. Auf einmal hat das Stück noch nicht angefangen. Statt dass das Stück beginnt, kommen da 20 Musiker herein und setzen sich mit ihren Instrumenten ganz gemütlich vor die Bühne hin. Hab ich mir gedacht, es ist eigentlich unverschämt von der Direktion, die Musiker, die keinen Eintritt ins Theater bezahlen, im Gegenteil noch Geld bekommen, haben den schönsten Platz im Theater. Endlich senkte sich der Vorhang hinauf. Das Spiel begann. Nach dem ersten Akt kam eine Pause. Während dieser Pause wurde nicht gespielt. Warum sollen wir während dieser 10 Minuten langen Pause stundenlang diesen geschlossenen Vorhang anglotzen? Komm, Mutter, sprach ich, gehen wir in den Erfrischungsraum. Meine Mutter ist eine alte Frau, war vielleicht seit 30 Jahren in keinem Theater mehr. Im Erfrischungsraum sagte ich zu ihr: Mutter, was schaust du denn so erstaunt? Hast du denn noch keinen Erfrischungsraum gesehen? Nein, sagt sie. Sie hatte sich den Erfrischungsraum wie ein Brausebad vorgestellt. Nach einem Glockenzeichen schlichen wir uns wieder in unsere Parkettreihe Sitz 12 und 13. Der 2. Akt war mies. Und beim 3. Akt trat plötzlich am Ende der Schluss ein. Der Vorhang fiel, das Spiel war aus. Nun hat uns erst interessiert, wie das Stück heißt, wo wir das gerade gesehen haben. Wir hatten schon einen Theaterzettel dabei, aber einen alten vom Opernhaus aus Lohengrin. Wir wären dann schon noch sitzen geblieben im Theater. Aber die anderen Leute waren schon alle fort. Da sagte ich zu meiner Mutter, komm, gehen wir auch. Und weil wir so müde waren, wollten wir fahren. Denn als wir zum Theater hinauskamen, stand schon ein Auto da. Das heißt, da gestanden sind mindestens 20 bis 30 Autos. Aber wir wären ja sowieso nur mit einem gefahren, weil wir nicht viel Geld bei uns hatten. Wie wir ans Auto hinkommen, sagt der Chauffeur zu uns, wo wollen die Herrschaften hin? Dann sind wir nicht gefahren, gerade weil der Chauffeur so neugierig war. Von hier aus gingen wir sofort ins Bett. Wir haben beide gut geschlafen und die ganze Nacht von dem Theaterstück geträumt. Wir haben also das ganze Stück im Traum gesehen, zu Hause im eigenen Bett. Hat uns das Geld leidgetan für die zwei Theaterkarten. Wir haben uns aber verschworen, wir gehen nie mehr ins Theater. Außerdem, wir sind einen Tag vorher im Bett gelegen. Karl Valentin war weit mehr als nur ein Literatur- und Filmproduzent. Er sammelte historische Postkarten der Stadt München und errichtete als Sammler eine imaginäre Ordnung vergangener Stadtgeschichte. Er verfasste parodistisch verfremdete Reklametexte, in denen er den Verdinglichungszusammenhang des Warenfetischismus offenlegte. Als Museumsdirektor des Panoptikums arrangierte er groteske und furchterregende Objekte zu einer Schau der Grausamkeiten und Widersprüche. Alltagsgegenstände wurden in verfremdetem Kontext dargeboten. Ähnlich wie die Futuristen war der Handwerker Valentin von der Technik fasziniert und arbeitete an Fluggeräten. Schließlich hat er sich selber wiederholt als lebendige Plastik, als Kunstwerk stilisiert. Die Idee des Gesamtkunstwerks in entstellter und verbogener Weise steht hinter all diesen Funktionen des Medienkünstlers Karl Valentin und seiner Inszenierungen. So Professor Helmut Bachmeier, ein Valentin-Kenner. Immer wieder wird Valentin den Dadaisten zugeordnet und auch mit dem absurden Theater Beckets verglichen. Beckett selbst gehörte zu den Bewunderern des Münchner Komikers und sieht ihn dort im Jahre 1937. Ich habe Karl Valentin tatsächlich in einem Café-Theater am Stadtrand gesehen und viel und voll Trauer gelacht. Valentin hat sicherlich Elemente des absurden Theaters vorweggenommen. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, befinden sich, auch wenn Valentin sich nie in die Nähe zu den neuen Machthabern bringt, zahlreiche Valentin-Freunde unter den Hitler-Anhängern. Seine Anträge für Auftrittsmöglichkeiten und Theaterlizenzen werden ihm zunächst immer schnell genehmigt. Als man ihn auffordert, etwas Lustiges gegen Churchill zu schreiben, entgegnet er, dass er davon nichts verstehe. Bald wird er nicht mehr hofiert und bevorzugt behandelt. Er kämpft wie Millionen anderer Deutscher ums Überleben. 1940 führt er mit der Karstadt die Fremden auf. Ein Text, der damals wie heute beklemmend aktuell ist. Wir haben das letzte Mal über die Kleidung des Menschen gesprochen, und zwar über das Hemd. Wer von euch kann mir nun einen Reim auf Hemd sagen? Auf Hemd reimt sich fremd. Gut. Und wie heißt die Mehrzahl von fremd? Die Fremden. Jawohl, die Fremden. Und aus was bestehen die Fremden? Aus fremd und aus den. Gut, gut. Und sagen Sie, was ist ein Fremder? Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. Nein. Nicht was er isst, will ich wissen, sondern wie er isst. Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht ganz unrichtig. Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd? Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Dann ist er kein Fremder mehr. Sehr richtig. Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd. Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein. Gewiss. Manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum die Glyptothek, die Pinakothek und so weiter fremd sind. Damit wollen Sie also sagen, dass der Einheimische in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder sein kann, nicht wahr? Was sind aber nun Fremde unter Fremden? Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden, was Sie vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden. Oho, oho, oho. Und was sind Einheimische? Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt aber am ersten Blick, dass es sich um einen Fremden handelt. Ja, wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft will. Sehr einfach. Fragt ein Fremder in einer fremden Stadt einen Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin hier nämlich selbst fremd. Also das Gegenteil von fremd wäre also unfremd. Ja, wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser Bekannte zuerst fremd gewesen sein. Aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Wenn aber die zwei mitsammen in eine fremde Stadt reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind also, das ist zwar paradox, fremde Bekannte zueinander geworden. Nach dem Krieg will Valentin weitermachen. Mit dem ihm eigenen bösen Witz, dem nichts entgeht, bemerkt er über die ehemaligen Parteigenossen, die nun unter den Alliierten zu neuem Ruhm aufsteigen. Ein feines Auto fährt daher und innen sitzt ein Millionär. Trotzdem, dass er ein Ding da war, geht es ihm heut ganz wunderbar. Valentins Späße, die immer bitterer und unduldsamer werden, sind nun wirklich nicht mehr gefragt. Er hungert, kämpft um jeden kleinsten Auftritt. 1947 verfasst er seinen berühmten Dialog »Vater und Sohn über den Krieg«, in dem er die Verbindung zwischen Krieg, Gewalt und Macht des Kapitalismus thematisiert. Andere Arbeiten von ihm aus dieser Zeit heißen »Zwei Frauen über die Atombombe«, »Schlechter kann's uns nimmer gehen«, »Die Kriege«, »Erster und letzter Krieg«. Sein regelmäßiger Auftritt im neuen Bayerischen Rundfunk, der ihn am Überleben hält, wird nach wenigen Monaten abgesetzt. Die bayerischen Zuhörer wollen etwas Lustiges hören. Valentin weint. Und obwohl man ihm die Wahrheit vorenthält, um ihn nicht noch mehr zu demütigen und Weisungen der Amerikaner vorschiebt, weiß er, dass sein Blick auf die Welt nicht mehr gefragt ist. Ich habe meine lieben Bayern und speziell meine lieben Münchner genau kennengelernt. Alle anderen, mit Ausnahme der Eskimos und der Indianer, haben mehr Interesse an mir als meine Landsleute. Dem Menschen kann man's nicht verübeln, wenn er von seinen Landsleuten nichts mehr wissen will. Mit dem Menschen meint er sich selbst. Wenige Monate darauf stirbt Karl Valentin in München am Rosenmontag 1948, stark unterernährt, an einer Erkältung. So heißt es. Ein letzter Brief, der auftaucht, könnte einen Selbstmord nahelegen. Erst in den 70er Jahren gelangt Valentin und besonders sein Filmwerk in Deutschland zu neuem Ruhm. In den 80er Jahren werden seine Texte ins Französische übersetzt und dort mit großem Erfolg bis heute aufgeführt. Kein anderer deutscher Komiker hat in Frankreich den Bekanntheits- und Popularitätsgrad Karl Valentins erlangt. Seine Kunst, die scheinbar stark an seiner Person, seinem bizarren Körper und an eine idiomatische Sprache gebunden war, überdauerte Zeiten, überwand Sprachgrenzen und hat somit im wahrsten Sinn des Wortes die Bezeichnung Kunst verdient. Guten Tag wünsche ich bitte. Guten Tag zu wünschen. 6 Zigarren aus 20 Havanna. Was? Zigarren? Da müssen Sie in einen Zigarrenladen gehen. Hier befinden Sie sich in einem Schallplattengeschäft. Bei uns gibt es nur Schallplatten zu verkaufen. Ah, so, ja, das ist ganz einfach. Dann geben Sie mir eben so 6 so Schallplatten. Ja, bitte sehr, die können Sie natürlich haben, so viel Sie wollen. Was sollen das für Platten sein? So runde, schwarze Platten. Nein, ich meine, wünschen Sie Musik oder sollen es Gesangsplatten sein? Nein, nein, so Schallplatten, so. Nicht mit Musik, sondern mit Schall. Ja, ich werde Ihnen mal Verschiedenes vorspielen lassen, wenn ich so frei sein bitten darf. Ja, ja, einen Moment bitte. Schneidig. Das ist ein schöner Marsch, was? Ja, schneidig. Wie gefällt Ihnen diese Platte? Ja, sehr gut, aber das war doch nicht der Tenor, der Vollmann. Ach so, Sie wollen einen Tenor singen hören. So, ja, mir ist es ganz gleich. Das ja, bitte sehr, Sie können auch den Vollmann hören. Passen Sie auf, da haben wir eine schöne Platte davon. Wunderschön, der singt sehr schön, nicht wunderbar. Was sagen Sie jetzt? Ja, die Platte war sehr fein, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte sehr schwer tanzen kann, wie? Ja, ich verstehe Sie immer noch nicht. Wünschen Sie denn eine Tanzplatte? Nein, eine Schallplatte. Ja, ja, eine Schallplatte mit Tanz, nicht wahr? Sie machen mich fast verrückt jetzt hier. Also bitte, Sie können auch eine Tanzplatte hören. Bitte? Die ist gut, die ist gut. Das ist die richtige. Die gefällt mir. Ja, ja, die moderne Musik, das will ich haben. So, das ist sehr gut. Was kostet denn diese Platte? Diese Platte kostet 3,50 Mark. 3,50 Mark. Das ist mir zu teuer. Geben Sie mir nur die Hälfte davon. Ja, auseinanderschneiden kann ich Ihnen die Platte nicht. Also bitte, entweder nehmen Sie eine Platte oder Sie nehmen keine. Ich habe noch mehr Kunden zu bedienen. Was wünscht denn die Dame? Sie war schon ganz allein. Ach, könnte ich vielleicht eine Orgelplatte hören? Ja, bitte sehr. Einen Moment. Ja, aber zuerst bin doch ich kommen. Ja, so warten Sie doch. Sind Sie einen Moment still, ja. Ja, aber was die Dame ist doch nach mir gekommen. Ich möchte bitte ein Männerquartett hören. Jawohl, auch das können so, Sie aber hören. Zuerst komme doch ich. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Ja, bitte nehmen Sie einen Moment Platz. Das ist doch versaut. Da gehe ich doch in ein Geschäft, das ist eine Platte hier. Mit allem mitsammeln. Dann nehmen Sie doch einen Moment Platz und warten. Sind Sie doch still, man versteht ja gar nicht. Ja, ich verstehe auch keine Musik, dass das... Da hört man ja gar nichts, wenn 4 Platten auf einmal ist für mich super. Das ist kein Jahr. Also bitte? Fruchtbar. Zu welcher Platte haben Sie sich nun entschlossen? Zu gar keiner. Ich kaufe mir doch lieber Zigarren. Man sollte sich aufs Komische verlegen. Der Witz, Valentin. Sie hörten eine Sendung von Hannelore Hippe zum 55. Todestag von Karl Valentin. Es sprachen Josef Tratnik und die Autorin. Und hier noch ein Hinweis auf das Hörspiel am nächsten Samstag, dem 15. Februar um 20.05 Uhr, Finnische Tangos von Marja-Leena Lemke. Vor dem Hintergrund der finnischen Landschaft, dem Land der 2000 Seen mit ihren 2000 Mücken und den hellen Nächten im Sommer, die kein Ende haben, präsentiert die Erzählerin Maria in schonungslos offener Weise das trostlose Bild einer finnischen Stadt, in der sie und ihre Freundin Celia erwachsen wurden. Beide verließen das Elend ihrer Kindheit. Maria, deren Mutter sich das Leben nahm, und Celia, die angefangen bei ihrem Vater Männer nur als Gewalt hätte. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die USA begrüßen den Vorschlag von Verteidigungsminister Struck, wonach im Herbst die NATO die Führung der Afghanistan-Schutztruppe übernehmen soll. Sein amerikanischer Kollege Rumsfeld habe Zustimmung signalisiert, sagte Struck am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Lediglich Frankreich habe Bedenken, weil die Präsenz der NATO in Afghanistan als Provokation empfunden werden könnte. Ab Montag übernehmen Deutschland und die Niederlande das ISAF-Mandat für 6 Monate. Sein Gespräch mit Rumsfeld bezeichnete Struck als sehr angenehm. Er habe darauf hingewiesen, dass es nicht freundlich gewesen sei, Deutschland in einem Atemzug mit Libyen und Kuba zu nennen. Zuvor hatte Struck betont, er habe den Eindruck, dass sich einiges schon wieder relativiert habe. Rumsfeld äußerte sich nicht zu dieser Angelegenheit. Am Vormittag waren auf der Konferenz erneut die unterschiedlichen Ansichten Deutschlands und der USA im Irak-Konflikt deutlich geworden. Deutschland und Frankreich bemühen sich nach den Worten von Verteidigungsminister Struck um Lösungen der Irak-Krise jenseits des Einsatzes militärischer Mittel. Details werde Bundeskanzler Schröder am Donnerstag im Parlament vorstellen, sagte Struck in München. Nach Angaben der französischen Verteidigungsministerin Alliot-Marie sieht die Initiative unter anderem vor, die UNO-Inspekteure durch Mirage-Aufklärungsflugzeuge zu unterstützen. Der amerikanische Kollege Rumsfeld erfuhr seinen eigenen Worten zufolge bislang nur aus Medien von dem deutsch-französischen Plan. Im spanischen Baskenland ist ein Polizist tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige wurde nach Angaben seiner Familie am Abend für klinisch tot erklärt. Ein maskierter Attentäter hatte den Mann in einem Café beschossen. Der Polizist erlitt einen Herzstillstand, konnte aber zunächst reanimiert werden. Die Ermittler vermuten die baskische ETA hinter dem Anschlag. Das Opfer hatte sich in einer Gruppe gegen die ETA-Gewalt engagiert. Skispringer Sven Hannawald hat beim Weltcup in Willingen seinen 6. Saisonsieg errungen. Die Plätze 2 und 3 belegten die beiden Österreicher Andreas Wiedhölzl und Florian Liegel. Mit seinem Erfolg in Willingen übernahm Hannawald zugleich die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Das Weltcup-Finale im Viererbob im kanadischen Calgary gewann André Lange. Auf die Plätze 2 und 3 fuhren die Teams aus den USA und Lettland. Die Königinnen Silvia von Schweden und Rania von Jordanien sind in Baden-Baden mit dem Deutschen Medienpreis ausgezeichnet worden. Nach den Worten der Jury nutzen die Königinnen ihren Status und Einfluss dazu, Millionenbeträge zu sammeln, um diese an hungernde Kinder und Menschen in Not weiterzuleiten. Die Ausgezeichneten riefen dazu auf, etwas für die vernachlässigten und armen Kinder der Welt zu tun. Preisstifter ist das Unternehmen Media Control. Deutsche Chefredakteure wählen in seinem Auftrag einmal jährlich Persönlichkeiten, die sich beispielhaft in Gesellschaft, Medien und Politik engagiert haben. Das Wetter. In der Nacht bedeckt oder neblig, im Osten teilweise klar. In Südbayern allmählich nachlassender Schneefall. 4 Grad am Niederrhein bis zu minus 9 Grad an der Oder. Bei längerem Aufklaren über Schnee bis minus 15 Grad. Morgen in der Osthälfte meist heiter, im Westen anfangs bewölkt oder trüb, später Auflockerungen. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad, im Südosten leichter Dauerfrost, im Norden auflebender Südostwind. Die weiteren Aussichten, teils bewölkt oder neblig trüb, teils heiter, kaum Niederschlag. Tagsüber wieder etwas kälter, nachts verbreitet Frost. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Deutschlandfunk 22:04 die Verkehrslage. A8 München Richtung Salzburg zwischen Weyern und Bad Aibling 9 Kilometer Stau. A28 Bremen Richtung Leer zwischen Oldenburg-Harentor und Oldenburg-Wechleu 2 Kilometer. A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Hagen Süd 2 Kilometer. A67 Darmstadt Richtung Mönchhof-Dreieck in Höhe Mönchhof-Dreieck 2 Kilometer. A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden zwischen Dreieck Inntal und Grenzübergang Kiefersfelden 25 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung Kiefersfelden Richtung Rosenheim zwischen Grenzübergang Kiefersfelden und Dreieck Inntal ebenfalls 25 Kilometer stockender Verkehr.